Warum tun sie sich das an? Oder tun ihnen andere das an, ihre Männer oder Väter etwa, denen sie sich beugen müssen? Warum Frauen eine Burka tragen, das will der kommunistische Parlamentsabgeordnete André Gérard jetzt durch eine neu zu gründende Untersuchungskommission herausfinden lassen. Den Plan unterstützen zahlreiche Abgeordnete aller Parteien. Die Linie ist klar. Im Jahr 2004 wurden, Zitat, auffällige religiöse Symbole, wozu vor allem das Kopftuch zählt, nicht aber etwa ein kleines Kreuz oder ein Davidstern zum Anheften, an den Schulen und Universitäten des Landes verboten. Jetzt dreht sich die Diskussion um die Burka, die selbst die Augen der Trägerinnen hinter einem Stoffnetz verbirgt. Die aus Tunesien stammende Historikerin Sophie Bessy sieht das Kleidungsstück als Hinweis darauf, dass die religiösen Traditionen eben nicht mehr selbstverständlich sind. Les femmes sont considérées toujours comme les gardiennes des traditions. Die Frauen gelten als Hüterinnen der Tradition und der Identität. Darum gehört die Kontrolle der Frauen, die Kontrolle ihrer Freiheit, ihres Körpers, zu den Identitätsobsessionen dieser Religion. Denn ist die Gleichheit der Geschlechter einmal erreicht, stehen auch alle sozialen und gesellschaftlichen Strukturen in Frage. Darum verlangt man von ihnen, auf Gleichberechtigung zu verzichten. Und auch darauf, sich nach westlicher Art zu kleiden. Denn das würde die patriarchalische Ordnung in Frage stellen. Grundsätzlich gilt das Phänomen auch für Deutschland. Die Frage ist nur, ob die Frauen immer und ausnahmslos in die Burka oder sonst eine Variante der Vollverhüllung gezwungen werden oder ob sie die nicht auch aus freien Stücken tragen. Genau das behaupten viele Musliminnen in den Internetforen der großen französischen Zeitungen, wo das Thema derzeit breit diskutiert wird. Allerdings, erklärt der Islamwissenschaftler Raoul Moutika, hat das Phänomen der religiösen Radikalisierung noch einen anderen Grund. Und wir haben einfach, muss man sehen, durch diese Pluralisierung von Lebensstilen, auch bei jungen Muslimen hier in Deutschland, gibt es natürlich auch Leute, die sozusagen radikale Angebote wählen und in der Regel natürlich auch sehr im Widerspruch zu dem, was ihre Eltern an religiösen oder religiös-politischen Vorstellungen haben. Also das sind nicht Dinge, die jetzt vom Elternhaus irgendwo kämen, sondern die gerade das ausmachen, nämlich Individualisierung und eben dann freie Wahl zu sagen. Also so wie sie es hier auch haben mit anderen Radikalisierungen in Deutschland, jetzt rechtsradikale Orientierung und so weiter. Also da spielen ja auch alle möglichen Faktoren eine Rolle. Die Diskussion in Frankreich wird auch darum so erregt geführt, weil Burka-tragende Frauen die öffentliche Ordnung des Landes zu Teilen unterlaufen. Das öffentliche Leben wird schwieriger, wenn die Identität einiger Teilnehmer oder besser Teilnehmerinnen nicht zu erkennen ist. Zugleich stehen Burka-tragende Frauen in denkbar großem Widerspruch zum Symbol der Marianne, der nationalen Ikone der laizistischen Republik. Das bekannteste Bild der Marianne hat 1830 der Maler Eugène Delacroix gemalt. Es zeigt die nach vorn stürmende Frau, den rechten Arm in den Himmel gereckt, in der Hand die Fahne der Republik und in der linken ein Gewehr mit Bajonett. Das Oberteil ist ihr von den Schultern gerutscht und gibt den Blick auf die Brust frei. Eine recht konkrete Deutung des Eros der Freiheit. Ein Werk zudem, das die Franzosen schätzen wie kaum ein zweites. Die Symbolik dieses Bildes könnte zu derjenigen der Burka in kaum größerem Gegensatz stehen. Hier die selbstbewusste, furchtlose Frau an der Spitze ihrer männlichen Mitkämpfer und dort die vollständig abgeschirmte, die offenbar wehrlose und darum den Blicken der Männer entzogene Muslima. Was also soll man tun? Die Burka verbieten? Nein, meint die Historikerin Sophie Bessy, die eine entschiedene Gegnerin der Verhüllung ist. Auch wenn ich glaube, dass der Schleier ein Symbol der Unterdrückung ist, bin ich dagegen, ihn zu verbieten. Der Kampf gegen den Schleier muss auf politischer Ebene, auf verbaler Grundlage geführt werden. Man kann erwachsenen Frauen nicht verbieten, ihn zu tragen. Das Verbot kann man vielleicht noch an Schulen durchsetzen, in Minderjährigen verbieten, aber auch das ist bedenklich. Allenfalls könnte er an staatlichen Einrichtungen verboten werden, denn der Schleier ist mitnichten das Identitätszeichen der arabischen Frau. Die Frage ist nur, sehen das auch die Trägerinnen einer Burka oder eines Schleiers so? Sie, das zeigt die französische Debatte eben auch, sehen in dem Kleidungsstück gerade die Erfüllung ihres religiösen Daseins. Zumindest behaupten sie das. So steht Frankreich, das Heimatland der Aufklärung, vor einem großen Problem. Wie klärt man Bürger auf, wenn die gar nicht aufgeklärt werden wollen?